Die Festnahme Alfanos brach der Camorra in Neapel das Genick. Der Prozess war ein wichtiger Meilenstein in der Verfolgung der Mafia. Der Vorläufer der Maxi-Prozesse der 1980er in Italien. Und begonnen hatte alles mit Petrosinos Ohrfeige. Dennoch, der Auftritt des Detectives, der nichts anderes als das war es, so präzise geplant und choreografiert wie eine Szene seiner geliebten Traviata, bleibt merkwürdig. Warum riskierte er, dass man ihn beim Versuch, Alfano allein zu schnappen, niederschoss, wenn er auch mit einem Dutzend bewaffneter Cops hätte anrücken können? Er hatte ja nicht einmal seine eigene Waffe gezogen. Warum diese Show als Schrecken böser Menschen, wie die New York Times ihn nannte? Aus demselben Grund, aus dem die Black Hand zuweilen ihre Opfer verstümmelte und einmal sogar eine Übergabe vor einem frisch ausgehobenen Grab arrangierte. Es war hervorragende Reklame. Petrosino wollte den Italo-Amerikanern zeigen, dass sie niemanden zu fürchten brauchten, nicht einmal das Oberhaupt der gefürchteten Camorra. Er wollte ihr Rückgrat stärken und gleichzeitig die Luft aus dem Mythos des allmächtigen italienischen Kriminellen lassen. Außerdem wusste der Detective, dass Publicity als Katalysator funktionierte. Seine Männer und er waren tausendfach in der Unterzahl. Die Festnahme eines Capo wie Alfano ließ das Italian Squad stärker aussehen, als es wirklich war. Alfano war kein Einzelfall. In Ermangelung aussagewilliger Zeugen und effizienter Strafverfolgung eines funktionierenden Rechtssystems, könnte man sagen, wurde solcherlei Vorgehen beim Italian Squad inoffiziell Methode. Petrosino stellte der Black Hand nach, wie er konnte. »Wenn die Gerichte diese Verbrecher laufen lassen«, teilte er einem Reporter mit, »machen wir ihnen eben das Leben so schwer, dass sie froh sind, wenn sie hier wegkommen.«